Hustens auf Jüngling. Der Turn-Up King. Chill. Shish. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Ich komm und nehme 700 aus den Rubbin Jeans. Mix das Lean mit dem Benzin. Dieser Boy ist clean, clean. Drück auf Play, nimm den Cup. Es ist reich, Bande. Diamanten scheinen an der Wrist wie eine Feuerflamme. Bugs Bunny ist mad, weil ich alle Carrots habe. Ich steig aus dem Whip, Bitches gucken, weil ich Schmuck trage. Ich fahr Bugatti oder in den neuen McLaren. Du hast keine Goldohrringe, deshalb siehst du Slut wegrennen, Double Cups, während ich im neuen Car stunte. Ich hab Waffen, ich hab Scheine, ich trag Karate. Ich tappe ins Restaurant und verlange nach der Karte. Alle Gäste gucken neidisch, weil ich Gucci anhabe. Ich hab gutes Benzin, ich hab gute Drinks. Ich hab gutes Benzin, ich hab gute Drinks. Hustensaft im Cup, Benzin drin im Tank. Hustensaft im Cup, Benzin drin im Tank. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Ich hab gutes Benzin. Ich hab gute Drinks. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Hustensaft im Cup. Benzin drin im Tank. Ich hab die Hand auf den Phone, yeah. Ich hab die Hand auf den Cup, habe die Hand auf den Plug. Der Waffe, dem Beamer, das Coca an Arm verpackt, yeah. 30.000 Euro Rolex an dem Arm. So viel Diamonds, Boy, ich nenn ihn Diamantenarm. Ich habe Bomben, so wie Osama. Und versende Truppen, so wie Obama. Ich hab das Weed, deshalb haten Leute mich. Du bist mad auf mich, denn Weed hast du nicht. Swag, Homie, das ist, was wir getten daily. Meine Boys asken mich, willst du noch Tabletten, Baby? Doch ich hab enough. Der Boy ist abgeturnt. Deine Schwester, ich hab diese Slut mal verwöhnt. Ich hab sie durchgefickt auf meinem Wasserbett und bin danach weggeflyt in meinem krassen Jet. Ich hab gutes Benzin, ich hab gute Drinks. Ich hab gutes Benzin, ich hab gute Drinks. Hustensaft im Cup, Benzin drin im Tank. Hustensaft im Cup, Benzin drin im Tank. Ich hab gutes Benzin, ich hab gute Drinks. Ich hab gute